Das Flugzeug sinkt, aber San Francisco ist nicht zu sehen. Nur Wolken und Regen dicht über dem Flügel. Regen bei mehreren hundert Stundenkilometern ist eine rein horizontale Sache. Er fällt nicht. Ein ungeheurer Druck. Er verschwindet und kehrt wieder. Der Atem eines zornigen Gottes. Jim wartet. Aber auf was? Momentum. Hörspiel nach dem Roman von David Venn. Bearbeitung Irene Schuck. Gary ist der Einzige, der noch am Gate steht. Ein Nicken zur Begrüßung. Erleichterung. Der erste Schritt geschafft. Der große Bruder sicher aus Alaska angekommen. Erst im Parkhaus reden sie miteinander. Was ist los, Jim? Wieso? Du zuckst so. Hast du Schmerzen? Sinusitis-Kopfschmerz habe ich fast ständig. Warum kannst du das nicht operieren lassen? Jim ist Zahnarzt. Er weiß genau, wie brutal der Eingriff wäre. Nah genug am Hirn, um es zu durchlöchern. Du kannst nicht einfach nur die Zähne zusammenbeißen. Du musst auch die körperlichen Schmerzen in den Griff kriegen. Gary, der Goldjunge. Groß, breitschultrig, die blonden Haare bis zum Kinn. Keine hängenden Wangen wie er. Keine schwarzen Augenhöhlen von der Schlaflosigkeit. Immer eine neue Freundin, immer noch unverheiratet. Gary hat sich nicht andauernd um alles Sorgen gemacht. Ihn hat nie etwas aus der Ruhe gebracht. Warum war er nicht so geworden? Du siehst gut aus. Glücklich und gesund. Danke. Aber heute geht es um dich. Du musst das schaffen. Ich habe mein Leben lang zu dir aufgeschaut. Ich brauche meinen großen Bruder zurück. Ich bin da. Alles wird gut. Mehrmals am Tag spürt Jim Euphorie in sich aufsteigen. Eine Art Schutzschicht von innen. Du fährst ja immer noch den gleichen Wagen. Wieso denn nicht? Der ist erst 10 Jahre alt. Baujahr 70. Sie fahren auf dem Highway 101 Richtung Norden. Am Meer entlang. Tiefschwarze Wolken und rot leuchtende Rücklichter mitten am Tag. Die Wellen sind total zahm. Da haben wir schon andere gesehen, oder? Erinnerst du dich noch an die Meerenge in der Beringsee? Ich dachte, wir gehen unter. Die beiden haben ein Jahr lang kommerziell Halbboot gefischt. Einmal verfing sich die Leine am Grund, bei 10 Meter hohen Wellen. So ähnlich fühlt sich das an, nur viel schlimmer. Ich meine die Depression. So wie es das Boot nach unten zog, während der Druck immer größer wurde. Das Problem ist dein Selbstmitleid. Aber ich soll doch darüber reden und ich will auch reden. Ich fühle mich jetzt danach. Ich war viel zu lange allein. Geredet habe ich nur mit Rhoda am Telefon. Ich habe dich angerufen. Ja, klar. Aber sie hilft mir durch den Tag, macht Pläne mit mir. Sie ist Gift für dich. Ach, Rhoda. Ich bin schuld an der Scheidung, nicht sie. Bei der Hochzeit habt ihr sie alle noch gemocht. Sie macht dich einfach unglücklich. Einfach ist gar nichts. Rhoda kann 100 verschiedene Formen annehmen. Wie die Fische des Meeres. Bitte kein verrücktes Zeug reden. Aber ich bin doch verrückt, wenn ich darüber nachdenke, mich umzubringen und zu einem Therapeuten muss. Wenn ich am Steuer wäre, würde ich vielleicht einfach über eine Klippe fahren. Wenn alle glauben, dass ich verrückt bin, kann ich auch sagen, was ich will. Rhoda ist besser als wir alle. Sie ist ehrlich und viel härter. Ihre Mutter hat gerade ihren Mann abgeknallt, weil er sie verlassen wollte, hat sich dann selbst eine Kugel in den Kopf gejagt. Und trotzdem hilft Rhoda mir. Jim... Wo ist denn in meinem Leben die Tragödie, der ich die Schuld dafür geben kann, dass ich so im Arsch bin? Sie sind jetzt in San Francisco. Irgendein Idiot hat den Highway 101 so geplant, dass er die Stadt auf dem längsten Weg durchquert. Ich will zu einer Prostituierten. Keine gute Idee. Zumindest nicht hier. Du bist dafür immer noch Nevada, oder? Dort ist es legal. Die haben sogar eine ganze Stadt aufgebaut. Saloons, Reifröcken. Echt? Da möchte ich hin, bevor ich sterbe. Hör auf so zu reden. Ich will mich endlich frei fühlen. Ob mir hinterher der Schwanz abfällt, spielt jetzt keine Rolle mehr. Jim. Weißt du, wie lange ein ganzer Tag ist? Und dann die Nacht. Das ist das Schlimmste. Niemand da, nur ich. Bitte versuch es. Gib dir Mühe. Ich weiß, dass du wieder der Alte werden kannst. Ich will dir nicht wehtun, aber es gibt kein altes Selbst. Das ist das, was niemand versteht. Gary sagt nichts mehr. Nur die Hände fest am Steuer, die Knöchel weiß. Sie fahren über die Golden Gate. Das von den Lastern aufgewirbelte Wasser bedeckt die Windschutzscheibe. Ich weiß, dass du gerade nicht willst, dass ich rede, aber ich tue es jetzt trotzdem. Ich habe so ein Grundgefühl, dass ich ein Stück Scheiße bin, dass ich nicht gut genug bin. Ich kann nicht so geboren sein. Das muss an Mom und Dad liegen. Und wieso? Gib ihnen nicht die Schuld. Mom sagt mir immer noch, dass ich nur Gott in mein Leben lassen muss. Aber ich kann an keinen Gott glauben. Das kann dir egal sein. Du bist erwachsen. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Dad war immer nur wichtig, dass ich arbeite, so wie er. Obwohl er auch nie Zahnarzt werden wollte. Dann mach was anderes. Dann hab ich ja. Die Fischerei war mein Traum. Es hat nicht funktioniert. Du hast immer noch absurd viel Geld. Weißt du, wie viel ich als Lehrer verdiene? Ja, aber du wolltest Lehrer werden. Das ist der Unterschied. Ich bin in dem Glauben aufgewachsen, dass wir nichts sind, weil Dad nie was gesagt hat. Und dann finde ich heraus, dass wir von Cherokee-Häuptlingen abstammen. Vielleicht habe ich deswegen immer das Gefühl, versagt zu haben. Wir sind zu tief gesunken. Das ist absurd. Weißt du denn, warum du so geworden bist, wie du bist? Das muss ich nicht wissen. Ich bin einfach. Das ist toll. Im Ernst. Ich wünschte, ich könnte das. Sie sind jetzt in der zersiedelten Gegend nördlich der Golden Gate. Alle Orte reich, aber trotzdem schäbig. Für mich ist ganz Kalifornien zu eng und der Himmel zu niedrig. Oh, ich dachte, die Euphorie würde wenigstens bis Santa Rosa anhalten. Noch eine Dreiviertelstunde, dann sind wir bei deinem Therapeuten. Der wird mir auch nicht helfen. Der würde in meinen letzten Augenblicken auch nur auf seinen Notizblock starren und wissen wollen, warum ich ein Auge schließe, wenn ich abdrücke. Jim, halt den Mund. Tut mir leid, kleiner Bruder. Ich bin jetzt still. Den Grund seiner Verzweiflung wird er ohnehin nie verstehen. Im Leben der Cherokee-Frau, die sein Vorfahre geheiratet hat, gab es keine Autos oder Straßen oder Therapeuten. Jim würde gern die Zeit zurückdrehen. Er will das moderne Leben mit seinem ganzen Zeug nicht. Alles, was zählt, geht kaputt, sogar in Alaska. Vielleicht muss er wirklich einfach abhauen und alles hinter sich lassen. Seine Schulden bei der Steuerbehörde, diesen Beruf, den er hasst. Rhoda. Ich könnte meine Kinder nicht verlassen. Entschuldige. Was meinst du damit? Ja. Brown hat gesagt, dass ich ein neues Leben anfangen könnte in Mexiko oder Afrika, irgendwo. Weil es vielleicht die Familie ist, die mich umbringt. Und die Arbeit. Alles in meinem Leben bisher. Das hat er gesagt. Er will mich von allem befreien, was mich unter Druck setzt. Im Grunde passt Selbstmord da ganz gut. Der ganze Schmerz und alles Leiden, weg für immer. Wenn der Mann so etwas sagt, erwürge ich ihn. Und dann denkt Jim wieder an Rhoda und hat sofort einen Ständer. Er wichst zurzeit 5-mal am Tag, obwohl die sexuelle Erschöpfung ihn nur noch mehr fertig macht. Rhoda fickt wahrscheinlich gerade mit ihrem neuen Karl. Der noch nie in seinem Leben wirklich Geld verdient hat. Du stöhnst. Oder ächzt. Ist dir das eigentlich bewusst? Hä? Nein. Fällt das niemandem auf? Ich lebe allein in Fairbanks, schon vergessen. Du musst das Haus wieder verkaufen. Ich habe es gerade erst bauen lassen. Komm zurück nach Kalifornien. Leb bei mir. Deine Kinder sind nur 20 Minuten entfernt. Das geht nicht. Momentum. Dem müssen wir folgen. Das kann man nicht bekämpfen. Das ist wie, wie wenn du versuchst, flussaufwärts zu schwimmen. Also das ist die größte Scheiße, die du bisher gesagt hast. Ich kenne dich. Ich weiß, dass du gern lachst und Witze reißt und jagen gehst und zum Fischen. Aber erst hast du dich ewig unter Druck gesetzt wegen Geld und Beruf hast du deine Frau betrogen und die Familie verlassen. Die Schuldgefühle haben dich nur noch mehr runtergezogen. Schließlich hast du Rhoda kennengelernt. Ist also kein Geheimnis, was passiert ist. Ja, ja. Es gibt kein Momentum. Nur falsche Entscheidungen. Der Druck im Kopf, im ganzen Körper, das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Ich kenne das von extremen Stürmen auf dem Wasser. Man kann sich auf nichts mehr konzentrieren. Die eigentliche Gefahr sind die hohen Wellen, aber der Wind lässt nicht zu, dass man sich darauf konzentriert. Das Sprechzimmer von Brown in Santa Rosa hat eine riesige Glasfront. Das Unwetter hat noch nicht aufgehört. Jim sieht sich selbst, sein Spiegelbild, in einem Meer aus schwankenden Bäumen. Wie ist es in Ihrem Leben? Was beansprucht da gerade Ihre ganze Aufmerksamkeit? Sex mit Rhoda. Und was ist die wirkliche Gefahr? Wo kommen die Wellen her? Vielleicht von allem Schlechten, was ich getan habe. Dass ich meine Familie zerstört habe, für meine Kinder nicht da bin. Und dass ich auch meine zweite Ehe kaputt gemacht habe. Ja, ich habe Rhoda mit Filzläusen von Prostituierten angesteckt. Aber jeder Sturm vergeht, oder? In mir nicht. Die Wellen werden jedes Mal größer. Der Druck ist unerträglich. Das ist Panik. Eine Strategie des Körpers, um zu überleben, wenn wir extrem überfordert sind. Ich muss Sie etwas fragen, Jim. Ich bin dazu verpflichtet. Haben Sie je darüber nachgedacht, sich selbst zu verletzen? Nein. Nur über Selbstmord. Ich will ja keinen Schmerz empfinden. Ich habe genug davon. Immer noch der Sinusitis-Schmerz? Ja, aber auch eine Art Trauer über mein Leben. Der Schmerz darüber, wer ich geworden bin, was ich getan habe. Auf welche Art würden Sie sich das Leben nehmen? Mit meinem Revolver. Eine 44er Magnum. Ich habe sie immer bei mir. Auch jetzt? Sie ist in meiner Reisetasche, draußen, im Auto. Haben Sie auch daran gedacht, jemand anderen zu erschießen? Rhoda vielleicht? Nein. Oder Ihre Kinder? Ihre Ex-Frau? Nein, niemals. Ich möchte, dass Sie glücklich sind. Gut. Jim, ich möchte, dass Sie ein Medikament ausprobieren. Eigentlich wollte ich das vermeiden, aber es wird Ihre Stimmung verändern. Und wie lange dauert es, bis es wirkt? Mehrere Wochen. Warum dieses Lächeln? Warum dieser plötzliche Glaube an Medikamente? Warum erst jetzt? Er hat keine Wochen mehr. Jim, Sie sind ein kluger Mann und Sie haben Kinder, für die es sich zu leben lohnt. Ich sage so etwas normalerweise nicht. Ich hatte hier schon Menschen, für die es schlechter aussah. Sie können das schaffen. Ja. Heute ist nicht mehr viel Zeit. Ich würde gerne noch mit Ihrem Bruder sprechen. Einverstanden? Jim macht eine ausladende Armbewegung, eine große Geste des Abschieds, als er das Therapiezimmer verlässt. Er hat sich tatsächlich vorgestellt, Rhoda zuerst zu erschießen. Eine 44er Magnum, eigentlich gedacht für Bären, verlangt nach einem richtigen Blutbad und passt zu seiner Wut. Jim ist sehr gefährdet. Er muss beaufsichtigt werden. Lassen Sie ihn nicht allein, auch nachts nicht. Seine Pistole muss jemand für ihn aufbewahren. Überhaupt keine Waffen in seiner Nähe. Ich verstehe. Das war's jetzt. Sie geben mir Medikamente, die in 2 Wochen wirken und lassen meinen Bruder auf mich aufpassen wie auf ein Kind? Ich kann Sie auch in eine Einrichtung einweisen. Aber das geht nicht ohne Ihre Einwilligung. In die Klapse? Stecken Sie sich das in den Arsch! Jim. Das Problem sind die Gefühlsschwankungen. Sie fühlen sich euphorisch und stürzen dann ab in Wut und Verzweiflung. Dann sind Sie wieder euphorisch, nicht wahr? So fühlst du dich? Ja, deshalb macht es ja so viel Spaß mit mir. Die Medikamente werden das ausgleichen. Und jetzt sind Sie mit Jim fertig, oder? Alle wollen das. Rhoda auch. Sie will Rich heiraten, den armen Wichser. Über Rhoda reden wir das nächste Mal. Treffen Sie sich nicht mit ihr. Sie sollten alle Stresssituationen vermeiden. Siehst du, das sage ich dir ständig. Ja, ja, ja. Unsere Zeit ist jetzt um. Wir sehen uns in 3 Tagen wieder. Ich fahre ihn wieder her. Und vergiss die Feuchttücher nicht, falls ich AA mache. Das macht $60, bitte. Ich bringe Sie zur Tür. Gefühlloses Arschloch. Ich werde sterben, ist Ihnen scheißegal. Das muss nicht sein. Konzentrieren Sie sich auf die nächsten 3 Tage. Ficken Sie sich. Na, großartig, du gibst dir wirklich Mühe. Geschenk für dich. Wollen wir jagen gehen? Nichts ist damit vergleichbar, wie deine Kinder dich lieben. Ganz egal, wer du bist oder was du tust. Bist du gut angekommen? Wie war der Flug? Ich will dir das Geschenk zeigen. Wo willst du denn hier jagen? Nur Wachteln. In den Hügeln oben. Es ist alles zu viel und Jim weiß nicht, was er gerade empfindet. Als wäre er begraben und würde gleichzeitig fliegen. Wir nehmen nur das Luftgewehr. Dad, was sagst du? Sein Sohn David, 13 Jahre alt. Jim hat sich gewünscht, dass er für ein Schuljahr nach Fairbanks kommt. Aber David wollte nicht. Also wird in Zukunft jeder Besuch so sein. Keine echte Vertrautheit mehr. Dad! Also gut. Hol dein Luftgewehr und vergiss nicht die Wanderstiefel. Cool! Auch für Tracy. Du weißt, es gibt hier nur Privatgrundstücke. Du kannst auch Nein sagen, Jim. Wir werden schon nicht im Gefängnis landen. Was ist mit dir? Was bedrückt dich? Alles. Mir tut es leid, dass wir keine Familie mehr sind, dass ich alles zerstört habe. Das ist lange her. Du musst dir verzeihen. Du bist ein guter Mensch, ein guter Vater. Jim bemerkt, dass Tracy seinen Arm hin und her schwingt. Ich hab dich lieb, Daddy. Ich dich auch. Ich liebe dich und deinen Bruder mehr als alles auf der Welt. Vielleicht der letzte Besuch bei seinen Kindern. Trotzdem kann er sich nicht auf sie konzentrieren. Ich hoffe, dass du ein gutes Leben haben wirst, Tracy, dass du dich nie verloren fühlst. Ihm ist klar, was er ihr antun wird. Und da David älter ist, wird er es noch stärker empfinden. Jim, sie ist 8. Ja. Ja, tut mir leid. Du hast so viele Menschen um dich, die dich lieben. Du wirst das durchstehen. Daddy, mein Geschenk. Was ist das denn? Mach die Augen zu. Jetzt darfst du gucken. Eine Zeichnung von ihnen beiden. Ihre Hände verbunden in einem wilden Knäuel aus Bleistiftstrichen. So muss es sich anfühlen, wenn man jemanden liebt. Das ist ja toll. Ich finde es schön, dass es keinen Boden gibt. Nur wir beide. Wir kommen von nirgendwo, gehen nirgendwo hin. Jim. Du weinst ja, Daddy. Warum weinst du? Entschuldigt, hab nur zu wenig geschlafen. Willst du dich ein bisschen ausruhen? Alles okay, Jim? Der Baum hat eine Haut über seinem Fleisch, so wie wir. Warum hat der Himmel keine Haut? Verkehrt herum betrachtet schon. Die Atmosphäre ist die Haut, mit mehreren Schichten. Und das Weltall, das Fleisch. Oh. Das All beginnt erst nach 300 Kilometern. Auf einer Autobahn wären wir in 3 Stunden da. Wow. Das müsste ein Cabrio sein. Nur eine Hand am Steuer, so würde ich in den Himmel fahren. Es müsste Nacht sein. Sonst bekommst du von der Strahlung Krebs. Oh. Aber auch dann verlässt man irgendwann den Erdschatten. Wie alt bist du? 13? Tracy, willst du in den Himmel fahren? Mit einem schönen Auto, geradeaus nach oben? Ich weiß nicht. Das ist nur ein Witz, meine Süße. Das kann niemand. Du hast es geglaubt, oder? Sei lieb zu deiner Schwester. Wir sollten weiter hochgehen, wo es mehr Bäume gibt. Er könnte überleben, wenn alles, was er zu tun hätte, laufen wäre. Weg von den anderen Menschen. Hey, was machen Sie auf meinem Grundstück? Scheiße. Was passiert jetzt? Was wollen Sie? Na ja, Sie sind auf meinem Grundstück. Haben Sie eine Waffe? Sie sollten besser eine Waffe bei sich haben. Jim, lass ihn in Ruhe. Sind Sie verrückt oder so? Irgendeine Gelegenheit tut sich gerade auf. Ich kann die Polizei rufen. Wenn Jim nur wüsste, was für eine. Seine Stiefel pflügen durch die Erde und der Mann läuft weg, viel zu langsam. Jim weiß, dass er ihn einholen und zu Tode prügeln könnte. Aber er will nur hinter ihm her. Jim, bleib stehen! Die Polizei wird kommen! Und dann ist er auf allen Vieren und galoppiert los. Seine Hände brennen von den Dornen und Steinen. Aber er mag das Gefühl. Er geht darin auf. Er braucht keinen Therapeuten in einer Praxis. Ein Mann in der braunen Jacke hetzen. Genau das braucht er jetzt. Jim! Aber dann wird er von Gary niedergeworfen. Mit dem Gesicht zum Himmel. Er will in ihn aufsteigen, will nicht, dass die Erde ihn zurückhält. Was hast du gemacht, Dad? Du warst wirklich schnell. Wie ein Werwolf. Ich bin durch den Matsch gekrabbelt. Was für ein furchtbares Verbrechen. Gary, du fährst zu schnell. Zu viel G-Kraft. Hm? Ist das die Erdbeschleunigung? Ja. 2G bedeuten doppelte Erdbeschleunigung. Ah, hat sich gelohnt, dich zur Schule zu schicken. Was ist los, kleiner Bruder? Laus über die Leber gelaufen? Das ist jetzt die manische Phase. Ich habe schon eine Tablette genommen. Da bin ich doch gerettet, oder? In den ersten 2 Wochen können sie alles schlimmer machen. Brown hat uns doch gewarnt. Eine wirklich wichtige Warnung hat gefehlt. Falls er sich entscheiden sollte, auch Rhoda umzubringen, möchte er, dass es in einem Hotelzimmer passiert. Sie muss langsam ihren BH ausziehen. Dann wird er ihr in die linke Brust schießen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Sex. Was redest du da? Das Einzige, was uns bleibt, ist unser Kopulationsdrang. Denk an deine Zuhörer. Tu ich ja. David sollte es wissen, er ist schon ein Mann. Sprichst du von Sex, Dad? Ich spreche über das Heilige. In der Kirche wirst du es nicht finden. Da ist alles tot. Aber wenn du ein Mädchen spürst, wie feucht und weich und seidig sie ist, dann kommst du dem am nächsten, was uns geschaffen hat. Tracy hört auch zu. Nur das zählt. Ja, ich weiß es, weil ich mein ganzes Leben mit wertlosen Dingen verbracht habe. David, deinem Vater geht es im Moment nicht gut. Und Tracy, das ist nichts für dich. Hör weg. Ich muss pinkeln. Ihr müsst das wissen. Alles, was man uns beibringt, ist wertlos. Macht euch nicht zu Sklaven des Geldes. Und kümmert euch nicht darum, was andere denken. Wir sollten die Kinder zurückbringen und allein zu Mary fahren. Nein. Nehmt mir nicht die Zeit mit ihnen. Nicht jetzt am Ende. Ich habe meine Magnum immer bei mir. Wirklich, du solltest es wissen. Ich bin jetzt eine Gefahr für mich selbst und für andere. Ich kann es jederzeit tun. Nimm dir doch etwas Käse oder Cracker. Hast du mir zugehört, Mary? Mary ist Grundschullehrerin und schöner als alle Frauen, die Jim je abbekam. Er könnte sie auf der Stelle erschießen. Der Zorn, vom ganzen Leben gefickt worden zu sein. Überall Kissen, Deckchen, mit Buntstift gemalte Kinderzeichnungen. Ein Sturm von Farben wie Stimmen. Es müssen die Medikamente sein, die ihn jetzt schon fertig machen. Die Meere sind so riesig. Und sie haben schöne Namen. Meer der Ruhe. Wovon sprecht ihr? Vom Mond. Wir können heute Abend das Teleskop benutzen. Jim hat eine Zukunftsvision. Sein Bruder wird zum Ersatzvater für David und Tracy, nimmt sie mit zur Jagd und zum Fischen und erzählt ihnen nichts über das Leben. Wisst ihr, dass die Astronauten einmal einen Heilbutt mit zum Mond genommen haben? Um zu sehen, wie er sich anpassen kann? Er ist dort geflogen. Nicht nur ein wenig in die Luft gesprungen wie auf der Erde. Nein, er ist richtig geflogen. Wow. Er hat endlich sein Zuhause gefunden, seine Bestimmung. Jim. Der perfekte Astronaut. Die Kälte im Weltraum macht ihm nichts aus. Man muss sich keine Sorgen machen, ob er verrückt werden könnte oder ob er seine Familie zu sehr vermisst. Sein Zucken ist keine Angst, als sie ihn auf der Mondoberfläche ablegen. Es ist die reine Freude, die herrlichste Freiheit. Er zuckt und schlägt mit den Flossen und erlebt zum ersten Mal, was wirkliches Fliegen bedeutet. Ohne Widerstand, ohne jede Grenze, nur das reinste Fliegen. Etwas, das kein Mensch je erlebt hat und auch kein Vogel, durch den luftleeren Raum zu fliegen. Sie lassen ihn im Schlafzimmer ausruhen bis zum Abendessen. Versuchen nicht, ihm seine dreckverkrustete Kleidung auszuziehen. Zu viel Angst vielleicht, vor ihm. Aber sein Kopf lässt ihn nicht in Ruhe. Der Schmerz hinter seiner Stirn. Seine Augen, tief eingefallene Krater von den vielen Monaten der Schlaflosigkeit. Die Nase völlig zu, wie immer. Der Hals wund vom Atmen durch den Mund. Er kann kaum schlucken. Und das Denken hört nie auf. Er empfindet kaum noch Genuss dabei. Aber es sind die einzigen Momente, wo er das Denken vergessen kann. Es ist so schwer geworden, anstrengend und schmerzhaft. Die Haut um die Eichel eingerissen, weil er es zu oft macht. Wie großartig es wäre, nur noch zu schlafen. Alles wird zu klein am Ende. Der völlige Mangel an Würde. Ich muss Rhoda anrufen. Das ist keine gute Idee. Ich brauche einen Plan, wie ich den Abend überstehe. Wieso? Du hast geduscht, dich umgezogen. Du hast doch sicher Hunger, Jim. Du siehst gut aus in meiner Hose und im Hemd. Wollen wir essen? Wie viele Mahlzeiten hat er gegessen? Wie viele Male geschluckt? Wie viele Atemzüge? Hauptsächlich sind wir Maschinen. funktionierendes Fleisch. Er möchte, dass endlich alles aufhört. Was glaubt ihr, passiert danach? Was? Wovon redest du? Nach dem Tod. Was passiert da? Jesus wird uns willkommen heißen. Aber wenn es keinen Körper gibt, wie weiß man dann, was man selbst ist und was nicht? Wir haben unsere Seelen, keine gleich der anderen. Aber wenn wir doch die Seele gar nicht spüren können und nicht wissen, was sie ist. Deine Seele ist deine Güte. Die kannst du spüren. Du musst es nur zulassen. Lasst uns doch das Essen genießen. Der Auflauf schmeckt wirklich gut, Mary. Danke. Aber was ist mit den Seelen, die zur Hölle gehen? Bestehen die auch aus Güte? Ich bin ja nicht einmal gläubig. Was passiert, wenn die Spinner recht haben und es ein Leben nach dem Tod gibt? Wenn das der Fall ist, bin ich im Arsch. Entschuldigt die Wortwahl. Nenn Mary bitte nicht eine Spinnerin. Alles, was du tun musst, ist die Liebe Jesu annehmen. Dass er für deine Sünden gestorben ist, um dich zu retten. Findet er Selbstmord okay? Was? Und was ist, wenn wir andere mitnehmen? Liebt er uns dann immer noch? Oder betrachtet er seinen eigenen Tod als eine Art Selbstmord? Dann könnte er natürlich Verständnis dafür haben. Er wurde doch gewarnt und wollte trotzdem, dass es so kommt. Wow. Ich wusste nicht, dass Jesus Selbstmord begangen hat. Hat er nicht. Ja, doch. Er wollte damit Aufmerksamkeit erregen. Er hat sich für eine ausgedehnte Folterung entschieden. Einen langsamen Selbstmord, an den man sich erinnern würde. Du musst jetzt gehen. Du musst jetzt sofort gehen. Mary. Weint sie? Es sah aus, als hätte sie Tränen in den Augen. Ja, hatte sie. Gut gemacht. Wie schwach religiöse Leute sind. Lasst euch das eine Lehre sein, Kinder. Sie halten die Begegnung mit der wirklichen Welt nicht aus. Und ich werde mich nicht bei ihr entschuldigen. Scheiß auf Mary und ihren Glauben. Sie weint wahrscheinlich auch, wenn eine ihrer Häkeldeckchen ein Loch hat. Warum bist du so gemein? Ach, scheiße, ich Idiot. Er sitzt nah an seine Kinder geschmiegt. Sie beide mit gesenktem Kopf, immer noch traurig. Sie fahren über die Bergkuppe zum Haus von Elizabeth, das er mit seiner verhassten Arbeit bezahlt hat. Denkt immer daran, dass Geld keine Rolle spielt und versucht gnädig zu sein, wenn ihr euch an euren Vater erinnert. Komm schon, Sohn, sei nicht so streng mit mir. Selbst das Monster hat Gefühle, hm? Tracy, ich werde dich so vermissen. Versucht unsere besten Zeiten im Gedächtnis zu behalten, beim Fischen oder Pinakel spielen, ja? Denkt an die Zeit, in der ich glücklicher war, okay? Nicht so, wie ich jetzt bin. Eine Umarmung. Bekomme ich eine letzte Umarmung? Was machst du da, Jim? Ach, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Was willst du mit dem Gewehr? Das Blockhaus aus heller Kiefer hat Gary selbst gebaut. Der Wohnraum reicht bis zu den Balken des Spitzdachs. Durch die Glasfront blickt man auf die Bergkämme der Redwoods. Jetzt verstehe ich, dass man dich nicht allein lassen darf. Jim, ich bin fertig mit dem Wahnsinn für heute. Kannst du mir nicht einfach versprechen, dass du bis morgen früh am Leben bleibst? Da musst du auch meine Magnum in dein Zimmer mitnehmen. Ich weiß, dass ich kein Messer benutzen würde. Schusswaffen haben besondere Kräfte. Alle lösen den Wunsch, in mir auszutöten. Genug von dem Scheiß. Gib mir das Gewehr. Okay. Und die Pistole. Wie du willst. Jim holt seine Magnum aus der Tasche, hebt den Lauf an die Schläfe, drückt ab. Gary lässt das Gewehr fallen und schlägt ihn. Du hörst verdammt nochmal sofort damit auf. Oh, danke. Ich bin noch nie ins Gesicht geschlagen worden. Ich fühle mich etwas besser. Verdammt. Ja, ich glaube, das bin ich bereit. Meine Güte, Jim. Entscheide dich einfach, stark zu sein. Für deine Kinder. Denk daran, dass wir dich alle lieben. Kann man über das Wetter entscheiden? Leg dich einfach schlafen. Jim versucht es, aber seine Nebenhöhlen sind zu, er kann nicht atmen. Im Badezimmer blickt ihn ein krankes Etwas aus dem Spiegel an, das nicht in dieses freundliche Haus gehört. Die ganze Nacht bleibt er auf, läuft draußen zwischen den Bäumen umher. Du siehst müde aus. Ich bin immer müde, ich schlafe nicht. Vielleicht sollte ich Mom und Dad nicht treffen. Warum sollten wir uns quälen? Wir sind eine Familie, es ist keine Qual. Oh. Hör auf. Du musst dich dagegen wehren, Jim. Gegen die Extreme. Ach, fick dich, genau das meine ich. Ich kann nicht einmal lachen, ohne dass ich mich schuldig mache. Oh Gott. Ja, von dem haben wir genug. Mary lutscht Jesus den Schwanz und du guckst ihr dabei zu. Scheiß Psychopath. Dieses Mal wehrt Jim den Schlag ab. Er sieht die riesige Glasscheibe vor sich mit dem Blick über das Tal und rennt los, um durch sie hindurch zu springen und 10 Meter tief zu fallen. Wie geht's deiner Schulter? Was für eine dumme Scheiße. Ich wollte fliegen. Wird nicht funktionieren. Gut zu wissen. Versuch einfach mal 2 Tage nicht kompliziert zu sein. Dann bringe ich dich wieder zu deinem Therapeuten. Ich beneide dich. Worum? Darum. Eigentlich um alles. Unsinn. Du hast immer auf mich herabgesehen. Ich war kein Einserschüler wie du. Ich meine es ernst. Die Fahrt nach Lakeport dauert mehr als 2 Stunden. Als Jim noch dort gelebt hat, hat er sich jedes Wochenende mit Elizabeth auf der halben Strecke getroffen, um die Kinder abzuholen. Bitte lass diese ganze Scheiße bei Mom und Dad. Sie haben Angst vor dem Treffen mit dir. Bei mir kannst du verrückt sein, aber sie glauben alles, was du sagst. Echt? Haben sie immer gemacht. Und nichts, was ich sage. Ich hasse es. Wow, das war mir nicht klar. Überraschung. Es gibt eine Welt außerhalb deines Kopfes. Es tut mir leid, dass ich so viel nicht wahrnehme. Wirklich. Schon in Ordnung. Ich will nur, dass du wieder gesund wirst. Danke. Keiner von uns hat je in einer Großstadt gelebt. Ich frage mich, wie das wohl gewesen wäre. Schrecklich. So viele Menschen. Keine Parkplätze. Aber überleg mal, wir haben Nixon unterstützt, ohne nachzudenken. Einfach weil alle in Lakeport es gemacht haben. Du hast in der Schule Indianer verprügelt. Dad hat nichts gesagt, obwohl er selbst von Cherokee abstammt. Und die Waffen. Wir haben unsere ganze Freizeit mit Töten verbracht. Wieso? Na, mit Fischen und Jagen. Ach so, das spielt doch keine Rolle. Doch, alles. Wenn ich abdrücke, möchte ich wissen, warum. Gary beschleunigt und verstummt. Eine halbe Stunde später erreichen sie Lakeport. Nur ein paar neue Geschäfte, sonst alles wie immer. Seine frühere Zahnarztpraxis gegenüber vom Safeway, wo er die ganze Schulzeit über gejobbt hat. Schließlich ihr Elternhaus, etwas außerhalb, direkt am See. Hallo, Mom. Nun ja. Ja, das bringt es in etwa auf den Punkt. Was antwortet man auf nichts? Seine Mutter steht auf ihrer Position an der Spüle, ihre Hände auf einem Geschirrtuch. Sein Vater sitzt wie immer am anderen Ende der Wohnküche am Erkerfenster. Ich fasse es nicht, dass sich hier einfach nichts ändert. Diese Bluse hast du doch schon so lange. Und die gleiche Frisur wie 1955. Du bist nur dicker geworden, siehst jetzt alt aus, aber die gleiche Frisur. Jim! Ja, entschuldige. Und Dad, hast du was zu sagen? So sprichst du hier nicht. Ja, okay. Du trägst auch immer den gleichen Pullover. Tarnmuster, klar. Du musst unsichtbar bleiben in der Küche. Das reicht, Jim. Gary packt seinen Arm, hält ihn aber nur fest. Es ist nur der Schmerz in deinem Kopf. Du musst ihn neben Höhlen operieren lassen oder Medikamente bekommen. Es ist nur ein chemisches Ungleichgewicht. Oh, ich wünschte, du könntest mir helfen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich finde den Weg nicht mehr zurück. Wir sind alle hier, um dir zu helfen. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Du warst doch immer so fröhlich, so glücklich. Ja, ich war nicht glücklich. Hör auf, so zu sprechen. Das bist nicht du. Es ist nur der Schmerz. Das ist alles, was übrig ist. Wir sollten essen. Du siehst so besorgt aus. Nun, das bin ich auch. Sie streicht das Geschirrtuch glatt. Mit der einen Hand, dann mit der anderen, immer wieder. Ein paar Momente scheint Jim verpasst zu haben. Denn jetzt sitzen sie alle am Tisch. Und bitte, hilf meinem jungen Jim. Führe ihn und lass ihn deine Liebe spüren. Hilf uns allen, diese schwierige Zeit zu überstehen. Bitte, Gott. Amen. Amen. Bist du gläubig, Dad? Bist du es je gewesen? Das fragt man nicht. Ja, ich will es nur wissen. Und? Nur weil du ein Problem hast, heißt das nicht, dass ich auch eins habe. Weil du hast mich gezeugt. Ist lange her. Ich will wissen, was mich zu dem gemacht hat, was ich bin. Woher habe ich das Gefühl, ein Stück Scheiße zu sein? Von dir oder von Mom? Du bist früher immer in die Kirche gegangen. Das ist genau das, was ich meine. Es klingt so, als sei das was Schlechtes. Als hätten wir dich verletzt. Es ist dein Leben. Es sind deine Entscheidungen. Ich glaube, ich weiß jetzt. Wie kannst du so reden? Das ist doch Unsinn. Wir haben dir... Halt mal eben die Klappe. Ich muss nachdenken. Das deiner Mutter zu sagen, du gehst jetzt. Ach, hör doch auf, so kleinkariert zu sein, Dad. Hau ab! Da bist du ja endlich. Willkommen in der Familie. Wir haben dich das letzte Mal vor 30 Jahren erlebt. Sein Vater steht auf. Schneller, als Jim es für möglich gehalten hätte, packt ihn mit einer Faust am Kragen. Jim leistet keinen Widerstand. Er wird von ihm abgeführt, bis vor die Tür, ohne ein weiteres Wort. Und jetzt? Alles, woran er denken kann, ist Rhoda. Sie ist irgendwo hier in der Stadt. Er braucht einen Plan. Er muss sie finden. Er wird es bei ihrer jüngsten Schwester versuchen, Sandra, das schwarze Schaf der Familie. Ein guter Ort für Rhoda, um sich zu verstecken. Was willst du hier? Wow, so direkt wie Rhoda. Kann ich sie sehen? Tabu. Warum eigentlich? Weil du selbstmordgefährdet bist und verrückt vor Verzweiflung und ein Vollidiot, der sie betrogen hat. Klingelt da irgendwas? Du bist gemein. Ich habe noch nicht mal angefangen. Okay. Also ist sie hier? Nein. Würdest du es mir sagen, wenn sie da wäre? Nein. Also könnte sie da sein? Nein. Ist sie wirklich nicht. Die gleiche raue Direktheit. Die gleichen dunklen Haare wie Rhoda. Das Hexenhafte, das er so mag. Nur viel jünger und schlanker. Du solltest jetzt gehen. Ich könnte auch bleiben. Vielleicht du und ich, statt Rhoda und ich. Willst du, dass ich dir auf die Schuhe kotze? Hey, sei nicht gemein. Ganz ehrlich, ich würde kotzen. Du bist völlig außer Kontrolle. Hör auf, andere Menschen damit reinzuziehen, okay? Rhoda hat genug eigene Probleme. Die Sache mit unseren Eltern mal, da hat drüber nachgedacht? Der Streit ums Erbe? Und dass sie es jetzt mit Rich versucht, du könntest ihr wenigstens eine Chance geben. Ja klar, ich kann ja auch mit den Fingern schnippen und die Sonne scheint. Ach so, du meinst, du kannst deine Gefühle nicht kontrollieren. Treffer. Hast du eine Waffe? Kennst du jemanden, der keine hat? Dein Vater hat eine ganze Sammlung. Deine Mutter brauchte bloß zuzugreifen. Du Arschloch. Du bist gefährlich. Geh zurück nach Alaska und mach da oben, was du willst. Aber lass uns in Ruhe, okay? Wehe, du triffst meine Schwester. Ich muss sie anrufen. Ich habe versucht, sie zu finden, aber sie wird irgendwo versteckt gehalten. Das ist keine gute Idee. Jim. Ja? Wir können dir helfen, du brauchst sie nicht. Ihr wart mir bisher eine große Hilfe, echte Fortschritte. Vielleicht rufe ich sie doch lieber an. Ja? Ich bin's. Du machst meiner Familie Angst. Entschuldigung. Hast du vor, mich umzubringen, bevor du dich selbst umbringst? Nein. Und woher weiß ich, dass das stimmt? Können wir bitte so reden wie immer? Quäl dich nicht, Jim. Hör auf damit. Deine Eltern hören mit. Sie macht alles nur noch schlimmer. Und Gary, oder? Ja. Glauben Sie immer noch, dass ich das Problem bin? Ja. Du kannst auf deine Familie hören. Ach, nein. Wie geht es dir heute? Bist du okay? Nein, nicht wirklich. Was empfindest du? Schwer darüber zu reden. Jetzt hier. Ich kann nicht denken. Ich werde mich nicht mit dir treffen. Ich fühle mich reingelegt, weggeworfen. Jim, ich versuche dir zu helfen, weil mir klar ist, dass alle anderen, die du kennst, dafür nicht taugen, aber du musst fair sein. Oh, Gefühle sind nicht fair. Das weiß ich. Okay, ich weiß, dass es mein Fehler war, dich zu betrügen, aber ich muss mit dir reden. Ich muss dich treffen, ich muss. Jim, hol tief Luft und atme langsam aus. Konzentrier dich auf deine Atmung. Bist du müde? Ja, sehr. Lass uns überlegen, was du gleich tun kannst, um etwas zu entspannen. Danach kannst du mich wieder anrufen. Ich fasse es nicht, dass du 10 Jahre jünger bist als ich. Wir machen einen Plan, okay? Ja. Du bist zu gut für die Welt. Er kann seine Kniegelenke spüren, seine scheuernden Eier. Absurd, in Jeans und Stiefeln und einem Flanellhemd laufen zu gehen. Dabei mag er Rhoda nicht einmal. Ihre herablassende Haltung, obwohl sie jünger ist. Wie schmal ihre Lippen sind beim Küssen. Aber er hat diese verzweifelte Sehnsucht nach ihr. Er will sie jetzt sofort. Ekel und Selbsthass. Und die Bedürftigkeit eines Kindes. Er wartet darauf, dass die körperliche Aktivität ihre Wirkung tut und seine Gedanken tötet. Überfahrt mich einfach. Gott, das wäre so viel einfacher. Er legt sich flach auf die Straße. Die Magnum in seinem Rücken fühlt sich riesenhaft und unnachgiebig an. Der Himmel zieht sich zusammen, zielt auf ihn und scheißt einen leichten Nieselregen heraus. Und kein Auto, das ihn erlöst. Meine Güte, Mom. Im Ernst, die Welt wird nicht untergehen, oder zumindest nicht deswegen. Sag bitte einfach 31. Seine Mutter starrt immer noch in ihre Karten. Die Lippen aufeinander gepresst, als gäbe es dort Anzeichen eines mit Sicherheit böswilligen Universums. Als ob sie lebendig werden und sie alle töten könnten. Ich frage mich, ob es das ist, was mich fertig gemacht hat. Keiner braucht deine Kommentare. Aber schau sie doch an, sie erstarrt vor Angst. Weil sie mit einem guten Blatt und einem Partner, der ihr helfen kann, ein niedriges Gebot abgeben soll. Es ist ihr Blatt. Na, es ist ein Spiel mit Partnern. Was sie macht, betrifft mich genauso. Dann sei ein guter Partner und halt einfach den Mund. Oh. 31. 32. Jetzt 33. Mom, sag einfach nur 33. 33? Ja. Ich glaube, ich muss passen. Nein! Caro. Ich hätte Kreuz angesagt. Ha, Jim? Nein, ich sage dir nicht, was ich habe. Ich hab's so satt. Das vorausgeplante Leben und das Bedauern, wenn sich herausstellt, dass wir einen Doppelpinakel hatten. Es hat alles vergiftet. Ich denke ständig darüber nach, was wäre, wenn ich meine Familie noch hätte oder zu Rhoda nach Hause gefahren wäre oder wenn ich nicht Zahnarzt geworden wäre wie Dad. Die tausende Scheißpfunde Reue, die ich jeden Tag mit mir herumschleppe. Also nein, du wirst von mir nicht erfahren, ob ich Kreuz hatte. Ich hatte 8 Kreuz. Ich brauchte nur einen Buben. Du hattest 8 Kreuz? Schrei nicht so. Jim. Mein Gott, Mom! Hier, da ist dein Bube. Zufrieden? Reiben wir uns doch damit ein, was hätte sein können. Ich schmiere es mir seit Jahren wie Scheiße ins Gesicht. Nimm dein Blatt. Wozu? Ich rufe jetzt Rhoda an. Die 1000 Partien, die wir im Lauf der Jahre gespielt haben. Und wie erbärmlich, dass wir uns nur so nah sein konnten. Nur töten und Karten spielen. Manchmal Bowling. Mehr fällt uns nicht ein. Ach, Jim. Mein Gott, Mom, immer leidend. Aber offenbar gefällt es dir. Natürlich sagt sie nichts mehr. Er hasst es, ihr weh zu tun. Er fühlt sich so schuldig. Er dreht durch, wenn er Rhoda nicht treffen kann. Das ist keine gute Idee. Wir allein in einem Motelzimmer. Ich will offen sprechen können. Nur eine halbe Stunde oder so. Ist das wirklich zu viel verlangt? Für so viele gemeinsame Jahre? Okay. Verhängnis. Manchmal kann man spüren, wie es sich plötzlich ereignet, wenn zu viel Gewicht zusammenkommt. Was mache ich? Was machst du, Jim? Warum trifft er sich nicht mit John für eine Partie Schach? Warum kann er nicht plötzlich feststellen, dass er schon immer schwul war? dass ihn keine Schuld trifft, weil das der Grund seiner Verzweiflung ist. Das Zimmer ist klein und schwach beleuchtet. Er hat an der Rezeption bar bezahlt, um die Arbeit der Polizei ein wenig zu verzögern. Er genießt das schwere Geräusch seiner Stiefel. Noch besser wäre es mit Sporen. Am Ende jedes Western. Ein Showdown. Und die Stille davor. Der einzige echte Frieden. Er fühlt sich so traurig. So erbarmungslos traurig und verloren. Aber er versucht es bewusst zu erleben. Die letzten Momente und dieses neue Gefühl von Leichtigkeit. Sobald es losgeht, geht es auch schnell zu Ende. Anscheinend passiert es oft genau so. Wenn die Stimmung kurz etwas heller ist, die Schmerzen und die Verzweiflung nicht mehr ganz so groß. Du sollst jetzt verdammt nochmal kommen, Rhoda. Das bist du mir schuldig. Es wird schön. Ihr Blut über die Wände verspritzt und seins an der Decke. Stücke von Knochen und Fleisch. Ihr Vater hatte ein Waffenzimmer. Über 100 Pistolen in Glasvitrinen, mit rotem Samt ausgekleidet, antike Gewehre, beleuchtet von Strahlern. Danke, danke, dass du gekommen bist. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ein paar Raufereien mit Gary und im Wald. Jim. Der Schock, ihr Körper eng an seinem. Die überwältigende Fülle, fast zu viel. Aber ihre Hand berührt die Magnum. Was ist das? Ich leg sie weg. Die solltest du nicht haben. Ich weiß. Aber manchmal überstehe ich die Nacht nur, wenn ich weiß, dass es einen schnellen Ausweg gibt. Jim. Von ihr nochmal gehalten werden. Nach so langer Zeit. Perfekt. Wirklich. Fühl es doch mal. Wir können nochmal anfangen. Alles vergessen. Wir sollten reden. Entschuldige. Wir müssen herausfinden, wie du verstehen kannst, dass es vorbei ist. Und wie du weitermachen kannst. Das ist nicht das, worüber ich reden will. Ich weiß. Ich weiß, dass du mich geliebt hast. Aber du hast mich nicht wirklich geliebt. Und deswegen wirst du das jetzt auch verkraften. Erinnere dich daran, wie es sich angefühlt hat, als wir verheiratet waren. Und du mich ganz für dich hattest. Wie eingesperrt du dich gefühlt hast. Diese ganzen Stunden, Tag und Nacht in Alaska, auf dem Boot mit Gary. Wie klein sich das für dich angefühlt hat, wie einsam. Ich weiß, dass du an einen Traum von uns glauben willst. Aber es hilft dir, wenn du dich daran erinnerst, dass es das gar nicht gab. Du wirst eine Liebe finden. Aber es wird nicht mit mir sein. Nein. Ich will mit allem fertig sein. Leg dich zu mir. Zu seiner Überraschung tut sie es. Legt sogar einen Arm auf ihn. Er versucht sich daran zu erinnern, wie es auf dem Boot war. Sein Traum von einem vollkommen freien Leben. Von Flucht. Davon, leckt mich doch am Arsch zu sagen, zu Land und Autos und Menschen. Ein frühes Anzeichen der Manie. Noch ahnungslos, dass es kein Entkommen gibt, solange wir atmen. Es gab Zeiten, da wolltest du nur allein sein. Nicht mal mit mir reden. Es waren die Sorgen um das Boot. War ich so, wirklich? Ja, wirklich. Ich kann mich nicht erinnern. Sie rückt näher, legt ein Bein über ihn und kommt ihm mit dem Mund entgegen, wie er es sich erhofft hat. Was, wenn es nie Liebe war? Was, wenn er etwas ganz Grundlegendes nicht verstanden hat? Er hätte nicht gedacht, dass sie dazu bereit wäre. Er weiß nicht, warum sie sich entschieden hat, ihm das zu geben. Es ergibt alles keinen Sinn. Scheiß Gedanken. Sex ist Verzweiflung. Es tut mir leid, Jim. Ich will es so sehr, aber ich... Ich kann meinen Kopf nicht zum Schweigen bringen. Da macht er immer weiter. Es ist okay. Ich werde es nicht schaffen. Nein, Jim. Es wird alles gut. Ich bin hier. Ja, jetzt, aber nicht morgen. Da bist du bei Rich. Im Spiegel sieht er diesen Körper, der weint. Der Brustkorb schlaff, die Arme zu dünn, der Schwanz klein und traurig. Ein alter Mann von 39 Jahren, der keinerlei Kontrolle über sich hat. Und nichts fühlt sich echt an. Er will nicht, dass sie geht, aber sie tut es. Schlappschwanz, Jim. Er steht nackt am Fenster und blickt ihr nach. In die Stadt geritten, um keinen Schuss abzugeben und niemanden zu ficken. Sein Leben? Was für ein dummer Scherz. Er ist zu erschöpft, kann sich nicht zum Aufbruch motivieren, also legt er sich hin. Als er zu sich kommt, ist es draußen dunkel. Er ist jetzt ruhiger, nicht mehr so verzweifelt, fühlt sich aber so erschlagen, dass er noch einmal einschläft. Und dann ist es mitten in der Nacht. Ganz Lakeport schläft. Nichts hat offen. Nicht mal eine Bar. Im Schneckentempo fährt er am Haus seiner Eltern vorbei. Langsame Kurven am See entlang, das Wasser schwarz. Eine bedeckte, schwarze Nacht und der See weigert sich, irgendetwas zu spiegeln. Gott, es gibt dich also wirklich. Er liegt auf dem Floß am Ende des Piers. Für die ruhigen Wellen in alle Richtungen gleichzeitig gibt es nur eine Erklärung. Es muss etwas Größeres kurz an die Oberfläche des Sees gekommen sein. Und er ist zufällig Zeuge geworden. Gott ist ungefähr 30 Meter lang und ähnelt einem Karpfen. Wenn er das der Kirchengruppe seiner Mutter verrät, wird ganz Lakeport hier erscheinen. Ein vorgezogener 4. Juli mit Feuerwerk und Jetbootfahrern, die Raketen in die Tiefe des Sees schießen, um Gott in die Luft zu jagen. Besser, du zeigst dich jetzt. Oh. Oh. Keine Gotteserscheinung. Oh. Und die Luft kalt und feucht. Er kann die Wellen des Schmerzes nicht einfach so über sich ergehen lassen. Also ist er wieder auf den Beinen, fährt zurück zum Haus seiner Eltern, ohne sich dafür entschieden zu haben. Geht in das Zimmer über der Garage. Der einzige Ort, in dem er in seiner Jugend so etwas wie Freiheit empfunden hat. Eine dicke Staubschicht auf der alten Matratze. Gift für seine Nebenhöhlen. Aber der Schmerz ist bereits absolut. Die nackte Neonröhre surrt. Auch sie eine Folter. Zu viel auf einmal. Rhoda, die Steuerbehörde, seine Scheidungen, der Kopfschmerz, seine Arbeit, die Schlaflosigkeit, das leere neue Haus, diese Reise, die nichts besser gemacht hat, der Therapeut mit seinem Medikament. Er hat die Wochen auf einer Art Ziellinie hingelebt. Und jetzt? Klar ist, dass er nicht länger bei seinen Eltern bleiben kann. Zwei Nächte, eine unmögliche Ewigkeit. Er schafft nicht einmal diese eine. Viel zu spät nimmt der Himmel hinter den dünnen Vorhängen ein dunkles Blau an. Kurz darauf ist der See so gleißend hell, als wäre er aus Aluminium. Wunderschön. Natürlich sagt sein Vater kein Wort. Er sitzt schon an seinem gewohnten Platz am Erkerfenster und starrt auf den See, die Augen zusammengekniffen. Ich habe es versucht, Dad. Ich möchte, dass du das weißt. Ich habe nicht einfach aufgegeben. Ich habe hunderte oder vielleicht tausende von Stunden gekämpft. Es ist kein Kampf, es ist das Leben. Man tut es einfach. Das reicht nicht als Grund. Man braucht keinen Grund. Das alles ist ein Haufen Scheiße, das ganze Leben. Nichts ist so, wie es sein sollte, aber man beendet es trotzdem nicht. Ein Haufen Scheiße? Dein Leben? Wieso? Ich spritze mir jeden Tag Insulin. Ich habe keinen guten Freund mehr. Ich sitze hier und starre auf den See, fett wie eine Kröte. Ich habe seit Jahrzehnten keinen Sex gehabt. Ich bin nicht gläubig und muss trotzdem in die Kirche. Ich kenne so viele Leute in dieser Stadt und muss mich an ihre Namen erinnern. Ich hätte ein besserer Vater sein sollen, ein besserer Ehemann, ein besserer Zahnarzt. Ich bin als Fallensteller aufgewachsen und die Wahrheit ist, dass ich gern weit weg von Menschen im Wald gelebt hätte. Aber ich musste jeden Tag mit jemandem reden, muss es heute noch. Jedes neue Jahr ist einfach die Zeit, die man rumbringen muss, mehr nicht. Genügt dir das als Antwort? Wow. Ja, ja, ja. Aber ich rede nicht davon, mir eine Kugel in den Kopf zu schießen, weil das keine Option ist. Ich werde hier sein, bis ich aufhöre zu atmen. Danke, Dad. Ich hasse alle hier. Das ist die Wahrheit. Ich habe das nie jemandem gesagt. Ich habe das noch nicht mal so gedacht. Aber ich hasse ganz Amerika und alles, was es ausmacht. Ich habe in der Marine gedient, wie du, aber mein Vater war Cherokee. Wir stammen von Anführern ab, die Frieden schließen wollten. Und ihnen wurde alles genommen. Ich habe Jahrzehnte damit verbracht, den Leuten hier die Zähne zu richten und nett mit ihnen zu plaudern, und ich konnte ihnen nie sagen, wer ich wirklich bin. Also können Sie mich mal. Der ganze Ort, das ganze Land. Das habe ich nicht geahnt. Keiner konnte das ahnen. Und ich erzähle es dir nur, damit du aufwachst. Es ist egal, ob du leidest oder dein Leben nicht so geworden ist, wie du es dir vorgestellt hast. Man macht trotzdem weiter. Warum? Die Frage stellt man sich nicht. Schau dir doch an, wohin es dich gebracht hat. Ich habe dich noch nie so viel am Stück sprechen hören. Jetzt reicht es auch. Ich weiß nicht, ob es was ändert, aber du hast mir die Wahrheit gesagt. Du warst nicht abwesend, so wie sonst immer. Und du hast die gleiche Wut wie ich? Den gleichen Wunsch, alles in Flammen aufgehen zu sehen? Und das gleiche Gefühl, nicht hierher zu gehören? Trotzdem hilft es mir nicht. Du brauchst keine Hilfe. Du lebst einfach dein Leben, das ist alles. Na, da sind wir verschieden. Ich brauche einen Grund. Ich werde nicht jeden Tag leiden, nur um immer weiter zu leiden. Woher kommt diese Idee, dass du glücklich werden könntest? Naja. Das hat man uns doch immer gesagt. Ich nicht. Ja, stimmt. Hör auf, dich wie ein Baby zu benehmen und hör auf, darüber zu reden. Tu, was du tun musst. Danke. Das hilft mir wirklich. Zu viele Gedanken, zu viel Selbstmitleid. Du musst damit aufhören. Ja, ich weiß, aber wie geht das? Wie alles andere auch, man tut es einfach. Genau das, was ich nicht kann. Danke, dass du es versucht hast. Ich meine es ernst. Ich weiß, dass ich das nie gesagt habe und dass ich es hätte tun sollen. Aber ich liebe dich, mein Sohn. Und ich will nicht, dass du gehst. Das ist das Letzte, was ich dazu sage. Nicht ein einziges Mal in seinem Leben hat er das gehört. Er starrt zusammen mit seinem Vater auf den See und weiß nicht, was er sagen soll. Sein Vater liebt ihn. Seine Kinder lieben ihn. Gary gibt sich große Mühe. Rhoda war gut zu ihm. Wenn er all das zulassen kann, wird es vielleicht etwas bewirken. Danke, Dad. Ich liebe dich auch. Du kannst dich doch rübersetzen. Zu Dad, auf den See gucken. Ach, ist schon recht. Im Ernst, wie kommt es, dass du immer an der Spüle stehst? Jim, du lässt unser Leben immer so klein wirken. Ich schaue morgens gern auf meinen Garten. Ja, tut mir leid. Ich sehe den See jeden Tag zu Genüge. Okay, tut mir leid. Schon in Ordnung. Aber worüber denkst du nach, wenn du da so stehst? Ach, nichts Besonderes. Es muss doch etwas geben. Ich glaube nicht, dass das jemand hören will. Ich schon. Hör auf, Jim. Ich fahre heute wieder. Heute? Am Vormittag. Ich möchte noch John besuchen. Ich werde meinen Termin bei dem Therapeuten vorverlegen und meinen Flug. Das musst du doch nicht. Du kannst noch hier bleiben. Ja, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich war draußen am Pier und über der Garage. Ich kann nicht noch so eine Nacht verbringen. Das liegt daran, dass du Rhoda getroffen hast. Triff dich nicht mit ihr und alles wird gut. Glaubst du das wirklich? Also, letzte Chance. Was denkst du, wenn du da so stehst? Ich bin bald wieder oben in Alaska und komme vielleicht nie wieder. Du kommst sehr wohl zurück. Sag es mir. Ich mag das nicht. Aber gut, ich erinnere mich daran, wie das Hochwasser damals in der Einfahrt stand. Mache mir manchmal Sorgen. Ich denke an mein Geschichtsstudium. Nur ein Kurs hat gefehlt. Einer. Wäre mein Leben anders verlaufen? Und ich mache mir Sorgen um euch Kinder, ob Gary je heiraten wird. Und du, so klug, ich verstehe das nicht. Alles, was du tun musstest, war es, nicht zu zerstören, dir nicht selbst im Weg zu stehen. Danke, Mom. Es ist gut zu wissen, was du denkst. War das genug? Ja, das reicht, danke. Ich könnte nämlich noch 1000 andere Dinge erzählen, die eigentlich nur mich was angehen. Wir sollten unsere eigenen Gedanken haben können, ohne dass jemand auf uns herumhackt. Tut mir leid. Deine Familie ist nicht zu deiner Unterhaltung da. Wir sind alle real. Es tut mir leid. Stimmt, ich habe einfach nur Lust zu sticheln. Dad hat heute viel gesprochen. Aber auch das spielt letztlich keine Rolle. Ich werde mich dann selbst befragen, während ich mir die Pistole an den Kopf halte. Worüber denkst du gerade nach, Jim? Hör auf damit! Was soll ich dazu sagen? Du weißt, was du anrichtest und tust es trotzdem. Was ist passiert? Ich bin nur ein Stück Scheiße. Ich habe Mama aus der Fassung gebracht. Zeit zu gehen. Wir fahren zu John und dann nach Santa Rosa zum Therapeuten. Heute schon? Ich kann nicht länger hierbleiben. Letzte Runde. Er macht 3 Anrufe. Bei seinem Freund John, den Alaska Airlines und der Sekretärin des Therapeuten. Wir fahren jetzt. Danke, Dad. Das war das beste Geschenk, das du mir machen konntest. Denk nie, dass es zu spät ist. Du kannst es schaffen. Bist du auf Abschiedstour? Das mag ich an dir. Du bist der Einzige, der das mit Humor nimmt. Gary ist eher die mürrische Nanny. Danke, Bruder. Wenn ich jetzt mit dir nach Alaska gehe, um dich zu babysitten, weiß ich, dass es sich wenigstens lohnt. Du fliegst mit? Ja, ich muss auch umbuchen. $100 zusätzlich, weil ich ja ein reicher Lehrer bin. Für euch Bonzen ist das egal. $100 sind viel Geld. John hat sein Leben noch nie in die Luft gesprengt. Er ist Apotheker. Seit Jahrzehnten verheiratet und sein Haus der Traum jeder Familie. Keine Sorge, kleiner Bruder. Du stehst in meinem Testament. Du bekommst bald die Hälfte der Ranch, die andere Hälfte bekommen die Kinder und das Bargeld, falls die Steuerbehörde noch was übrig lässt. Die werden alles einkassieren. Du musst einen Trust gründen. Dafür ist es zu spät. Ey, ist euch klar, was ihr da redet? Ich glaube, Jim weiß es. Party Schach. Das ist ihr Ritual. Bei jedem Besuch 1 oder 2 Runden Schach in Johns Arbeitszimmer. Da ich dein Freund bin, ist jetzt der Zeitpunkt, dir zu sagen, flieg nicht nach Alaska. Fahr nach Mexiko, Sonne tanken. Am besten, du bleibst ganz dort wegen der Steuerbehörde. Wir kommen dich besuchen. Und was glaubst du, was ich tun werde? Ich glaube, du wirst dich umbringen, sobald du wieder in Alaska bist. Du hast noch nie einen Plan geändert. Als ich dich gefragt habe, ob du dir sicher bist, dass du Elizabeth heiraten willst, warst du nicht mal bereit, darüber nachzudenken. Du hattest einfach immer deinen Plan. Selbst als wir noch klein waren in der Grundschule. Und das ist das Problem, es war nie mein eigener. Ich war ein guter Mensch, ich habe gemacht, was von mir erwartet wurde. Dann mach ab sofort nur noch das, was du wirklich willst. Aber wie soll das gehen? Woher soll ich das wissen? Finde es heraus. Du musst probieren, wie sich die Dinge anfühlen und Vertrauen haben in dich selbst. Das ist das Schwerste. Ja, das, was dich zum Klassenbesten gemacht hat, wird dich auch abdrücken lassen. Sobald du dir was in den Kopf gesetzt hast, dann kannst du nicht mehr zurück. Du wärst von dir enttäuscht. Es wäre ein Versagen, ein Ziel, das du verfehlt hast. Das ist verrückt. Ja. Ich glaube, das wird heute nichts mit dem Schach. Ruh dich aus. Leg dich hin, ich hol dir ein Kissen. Danke. John hat recht. Der Selbstmord ist jetzt sein Plan, der erledigt werden muss. Das zu begreifen, könnte der Schlüssel dafür sein, es nicht zu tun. Aber sein Kopf pocht. Der Druck ist riesig. Die einzige Gnade ist jetzt, dass er erschöpft genug ist zum Einschlafen. Bist du wach? Wir sollen uns auf den Weg machen. Gleich. Ich muss etwas herausbekommen. John? Dornröschen ist aufgewacht. Ihr müsst mir helfen. Worum geht's? Ich muss eine Liste aufstellen mit allem, was ich getötet habe. Was? Warum? Erdhörnchen waren es mindestens 200. Erzähl nur die großen. Elche, Bären und Hirsche. Okay. Ja, das ist einfacher. Drei Braunbären. Aber wie viele Elche? So um die 10. Einen Luchs hattest du, oder? Ja. Echt? Hab ihm direkt in den Arsch geschossen. Schönster Arsch deines Lebens. Das stimmt. Ihr zwei seid ein schlimmes Team. Rotluchse waren es viele. Und dann Berglöwen, Hunde, streunende Hunde. Und eine Unmenge Kaninchen und Hasen. Ja, du hast die Hirsche vergessen. Und die ganzen Vögel. Das geht jetzt aber ziemlich durcheinander. Ja. Als ich aufgewacht bin, hier auf dem Sofa mit den ganzen Tierfällen, kam es mir so wichtig vor. Eine Bilanz deines Lebens. In Wahrheit zählt nur 2 Scheidungen, 2 Kinder, 2 Berufe. Einer von 2 Männern für Rhoda und ich bin es nicht. Ein leeres Haus, das auf mich wartet. Ein Leben, ein Schuss und dann keines mehr. So weit bist du noch nicht. Elizabeth wollte nie nach Alaska ziehen. Und Rhoda wollte die Fischerei nicht. Nie auf einem Boot leben. Ich habe bei nichts auch nur 1 Zentimeter nachgegeben. Die Pläne anderer kamen mir nicht real vor. Da bahnt sich eine Erkenntnis an. Es kann sich gut anfühlen, auf die Wünsche anderer einzugehen. Es fühlt sich gut an zu geben. Tja, vor 5 Jahren wäre das ein guter Rat gewesen. Wir müssen aufbrechen. Du hast extra deinen Termin vorverlegt. Jim, komm im Sommer wieder. Du kannst hier 1 oder 2 Monate wohnen, dich hier einrichten. Ich muss ziemlich fertig wirken. Alle sind so großzügig. Das bist nicht du. Du bist wütend und negativ. Du siehst nicht, was alles noch sein könnte. Du hast recht. Es wird das Ende aller Schmerzen und Sorgen sein, aber es ist auch das Ende von allem. Gary hat recht, wir müssen los. Kannst dich ruhig drüber lustig machen, aber du bekommst von mir eine Umarmung. Menschen und Orte, die ich nie wieder sehen werde. Natürlich wirst du sie wiedersehen. Was ist das Schlimmste daran, du zu sein? Hä? Sag es mir. Sag mir, was in deinem Leben das Schlimmste ist. Das muss ich nicht. Nein. Vielleicht, dass ich mir Sorgen mache, weil ich mir meine Hypothek nicht leisten kann. Ich werde das Haus verkaufen müssen. In Kalifornien als Lehrer leben zu wollen, ist absurd. Wieso hast du mir das nie erzählt? Irgendwie sind deine Probleme ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Es tut mir leid. War schon immer so. Außerdem weiß ich nicht, ob ich Mary heiraten soll. Sie möchte unbedingt, dass ich konvertiere. Meinst du, der Therapeut wird nochmal mit mir sprechen wollen? Ihr Vater hat Ihnen also zum ersten Mal gesagt, dass er Sie liebt. Im Grunde hat er überhaupt das erste Mal gesprochen. Das ist sehr gut. Alle waren gut zu mir. Aber ich bin an einem Punkt angekommen, wo alles zu spät ist. Welcher Punkt ist das? Der, an dem jede Frage des Therapeuten idiotisch ist. Ich werde jetzt nicht verletzt reagieren. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Und Sie? Wollen Sie überhaupt hier sein, Jim? Nein. Wie soll ich Ihnen dann helfen? Das können Sie nicht. Sie sind wütend auf mich. Da gehen Sie jetzt zu weit. Sie sind nicht wichtig genug. Sie sind nur nervig und nicht sehr gut in dem, was sie tun. Sie hätten mir helfen sollen, als ich das erste Mal hier war, aber Sie hatten immer nur ein Auge auf der Uhr und eins auf Ihrem Geldbeutel. Es ist in Ordnung, dass Sie mir die Schuld zuweisen. Wieso Schuld? Dass Sie keinen Weg aus Ihrer Verzweiflung finden. Lassen Sie uns überlegen, wer in Ihnen so wütend ist. Oh, ist das jetzt die Sache mit dem kindlichen Ich? Das ist Müll. Es gibt kein Ich. Da ist nichts. Und ich halte es nicht mehr aus, dieses Nichts. Und jetzt flenne ich gleich. Seien Sie nicht so streng mit sich selbst. Es ist gar nichts passiert und trotzdem breche ich zusammen. Ich würde Ihnen gerne einen Ort empfehlen, wo Sie hin könnten, anstatt nach Alaska zurückzukehren. Eine Klinik? Ich gehe in keine Klinik. Das hatten wir schon. Man würde Ihnen helfen. Sie wären sicher dort. Nein! Ich muss noch mal mit Ihrem Bruder sprechen. Ich bin kein Kind! Er weiß Bescheid. Sie haben ihn schon informiert. Kommt er mit nach Alaska? Ja. Das ist gut. Aber wir brauchen einen Plan. Nein. Das war ja immer das Problem. Was meinen Sie damit? Im Gespräch mit meinem Freund John wurde mir klar, dass ich immer einen Plan hatte und nie davon weg konnte. So wie Hausaufgaben, die man einfach erledigen muss. Also müsste der Weg sein, von Ihrem Selbstmordplan loszukommen. Ja. Ja, auch wenn das beschämend ist. Beschämend? Ich habe es allen angekündigt. Es wäre lächerlich, wenn ich jetzt einfach weitermachen würde. Das ist interessant. Also, wie bekommen wir es hin, dass es für Sie in Ordnung ist, dabei zu versagen? Machen Sie einfach meine Erziehung rückgängig und wie ich fast 40 Jahre war. Sie könnten einen Brief an sich selbst schreiben. Warum Sie es nicht tun und warum das okay ist. Einen Brief an mich selbst? Lieber Jim, wo sind all die fröhlichen Gedanken geblieben? Warum können wir nicht wieder durchs Maisfeld springen? PS, ich werde es nicht schaffen abzudrücken. Tut mir leid, bitte sei nicht sauer. Sie sollten noch mal über Ihren Stundensatz nachdenken. Das ist wirklich scheiße. Es fühlt sich gut an, Sie zu verletzen. Er steht schnell auf. Brown hebt schützend die Hände vor sein Gesicht. Eine instinktive Reaktion. Aber Jim steckt ihm nur 3 $20-Scheine in den Hosenbund. Danke fürs Geficktwerden. Er wird nie wieder die Praxis eines Therapeuten betreten. Warum bist du so früh fertig? Und warum grinst du so? Ich fühle mich gut. Wir hatten eine Art Durchbruch. Echt? Ja. Ich habe die Kurve gekriegt. Ich habe keine Angst mehr, nach Alaska zurückzugehen. Das ist fantastisch. Du musst nicht einmal mitkommen. Du kannst weiter deine Stunden geben und mit Mary zusammen sein. Ich soll dich doch nicht allein lassen. Besonders während der ersten 2 Wochen mit dem Medikament. Brown sagt, das ist nicht mehr nötig. Wirklich? Wie ist das möglich? Durch die neue Sichtweise. Ich habe verstanden, dass Selbstmord für mich wie ein Plan war, den ich durchziehen muss. Aber so ist es nicht. Ich muss gar nichts. Wow. Was für ein Durchbruch. Ja. Lass uns was Schönes essen gehen. Feiern. Ich lade dich ein, wohin du willst. Und dann nehme ich mir ein Hotelzimmer und du fährst zurück nach Hause. Ich habe allen versprochen, dass ich dich nicht allein lasse. Ich kann Mom und Dad anrufen und es ihnen erklären, wenn du willst. Okay. Ich denke darüber nach. Die letzten 30 Meilen der Fahrt zum Flughafen ein einziger Stau. Scheiß Verkehr. In den Städten verwandelt sich das Leben in Scheiße. Das Leben verwandelt sich überall in Scheiße. Aber es geht mir wirklich besser. Total erstaunlich. Jim sieht aus dem Fenster, um ein wenig allein zu sein. Er darf jetzt nicht nachlassen. Er muss weiterhin positiv und aufgeräumt wirken, gesund und nett. Weißt du, dass Dad Amerika hasst? Was? Nein, das tut er nicht. Doch, er hat es mir heute Morgen gesagt. Er hasst auch die Leute in Lakeport, weil er nie sagen konnte, dass er Cherokee ist, weil sie dann auf ihn herabgesehen hätten. Trotzdem musste er zu allen nett sein. Nichts war echt in seinem Leben. Es war beschissen. Das ist nicht wahr. Warum macht man sich überhaupt die Mühe, mit dir zu reden? Sein Leben war gut. Es ging ihm gut, wenn wir jagen waren und angeln. Wirklich? Hat er das gesagt? Ja. Er kann doch sein Leben ändern, wenn er unglücklich ist. Kann er nicht und wird er nicht. Man entkommt seinem Weg nicht. Momentum, genau wie bei mir. Aber du hast doch heute etwas geändert. Stimmt, du hast recht. Als wäre eine Last von mir abgefallen. In welches Hotel möchtest du? Egal. Also sucht er eines aus und Jim checkt ein. Aber dann kommen Gary doch wieder Zweifel. Ich muss bei dir bleiben. Ich muss morgen mitfliegen. Gary, ich bin zwar noch immer kein guter Gesprächspartner und unglücklich darüber, wie mein Leben verlaufen ist, aber mir geht's gut. Ich muss mich nicht mehr umbringen, okay? Und jetzt gehen wir was essen. Okay. Sie entscheiden sich für einen Diner. Bestellen beide Bacon Burger. Der Speck ist so gut, dass sie eine Zeit lang nur noch stöhnen können. Gott, ist das lecker. Sein Bruder, der glücklich und erleichtert ist, dass es ihm gut geht. So vertrauensselig und unkompliziert. Und? Hast du Pläne für Fairbanks? Mir geht nicht aus dem Kopf, was du über Basketball gesagt hast. Dass man die besten Erfahrungen in einer Gruppe oder in einem Team macht. Ich habe allem Sozialen nie einen Wert beigemessen, aber das werde ich jetzt ausprobieren. Ich freue mich darauf und schaue, was sich so ergibt. Das wird dir gefallen. Die letzten Momente mit seinem Bruder. Jim begleitet ihn zu seinem Wagen, empfindet überwältigende Traurigkeit, Verlust, kann es aber nicht zeigen. Also lächelt er und umarmt ihn. Danke, Bruder. Danke, dass du so viel für mich getan hast. Hey, ist schon in Ordnung. Ich bin einfach froh, dass du wieder da bist. Komm im Sommer zum Angeln, ja? Ich zahle dir den Flug. Ich kenne Stellen, wo es noch riesige Königslachse gibt. Klingt toll. Seine letzte Rettungsleine. Der letzte Moment mit jemandem, dem er etwas bedeutet. Zur Hölle mit meinem Leben. Warum den ganzen Weg zurück nach Alaska machen? In dem schäbigen Hotelzimmer holt er die Magnum raus. Er hält sie an seine Schläfe. Aber es reicht nicht, um abzudrücken. Das Problem ist, dass alles chronisch ist. Der Schmerz in seinem Kopf genau wie an jedem anderen Tag. Seine Verzweiflung, das Gefühl der Reue und der Schuld, das Selbstmitleid und die Wut. Die Prostituierte, die der Portier ihm vermittelt hat, hat den schönsten Körper, den er je gesehen hat. Trotzdem musste sie ihn in den Mund nehmen, damit er steif wurde. Sie küsst sogar seinen Hals. Das ist nah genug am Gefühl, geliebt zu werden. Aber er fühlt sich nur leer und erschöpft. Eine weitere Nacht ohne Schlaf. Er ist so müde, dass er auf dem Flug nach Anchorage einschläft. Die Maschine nach Fairbanks hat weniger als 20 Sitze. Niemand wird dort auf ihn warten. Er hat sich ein Leben in vollkommener Einsamkeit geschaffen. Ein Haus ohne Möbel. Er kennt einen Saloon, in dem junge Frauen oben ohne bedienen. Manche verdienen sich etwas nebenbei, indem sie ab und zu einen Gast mit in die Zimmer nehmen. Du bist ja noch nicht mal hart. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Sie ist keine Prostituierte, trägt Oma-Unterwäsche, hellbeige, sieht zu echt aus und riecht auch so. Er verspürt keinerlei Lust. Egal. Leg dich einfach hin. Und ich komme hinter dich. Was machen wir? Lass mich dich einfach halten. Fühlt sich gut an. Ich weiß, dass wir nur 20 Minuten haben, dass sie gleich vorbei sind. Du weinst? Entschuldige. Das ist mir zu schräg. Bitte nur noch 5 Minuten. Ja, ich möchte dich nur halten. Sie entspannt sich und er muss sich nicht mehr verstellen. Ist gut. Ist schon gut. So viel Großzügigkeit, die er erlebt, sogar von dieser Fremden. Sie hält seinen Kopf an ihrer Brust, streichelt sein Gesicht. Aber natürlich macht er es kaputt. Was, wenn ich dir anbieten würde, dich zu heiraten? Was? Halt sofort. Ich würde unterschreiben, dass du alles bekommst, wenn ich einen Unfall habe. Oder, weißt du, ich bin Zahnarzt. Ich habe ein Haus hier und eine Ranch in Kalifornien. Du wärst finanziell abgesichert. Ich wollte dir nur helfen. Meine Güte, ich will dich nicht heiraten. Ich habe ein eigenes Leben. Entschuldige. Man bietet jemandem nicht einfach an, ihn zu heiraten. Wie man ein Sandwich anbietet, das macht man einfach nicht. Entschuldige. Die Vorderreifen fräsen durch den Schnee. Keine Straßenbeleuchtung hier draußen, fast keine Nachbarn. Er biegt auf einen schmalen Weg ein, neben dem es einige Meter nach unten geht. Wenn sein Truck sich überschlagen würde, wäre es nur ein Unfall. Aber es würde Stunden dauern zu erfrieren. An seinem Haus ist außen ein Basketballkorb montiert. Der Traum, hier mit seinem Sohn zu spielen. Aber sein Sohn kommt nicht. Und den größten Teil des Jahres liegt ohnehin Schnee. Er hätte im Saloon etwas essen sollen. Er wartet, bis das Chili warm ist, nimmt den Topf dann mit zum Tisch, isst daraus. Das Haus ist so still und eiskalt, er trägt immer noch seinen Parka. Er holt seine Magnum aus der Reisetasche, dann die Schachtel mit den Patronen. Aber er ist zu müde, um es heute Abend zu tun. Das Einzige, was ihm bleibt, ist Stöhnen. Sein Kopf, die Schmerzen, die quälenden Gedanken, die losgehen, sobald er sich hinlegt. Er ist es so leid, sein kaputtes Leben immer wieder durchzugehen. Dass er das Boot verkaufen und wieder als Zahnarzt arbeiten musste. Damit fing das Ende an. Er kann nicht schlafen. Selbst nach so vielen Nächten nicht. Also liegt er in dem leeren Schlafzimmer, zu müde, um aufzustehen. Eingewickelt in seinen Schlafsack wie eine Mumie. Eingewickelt in Verzweiflung. Bis zum Morgen. Ja, ich möchte Blumen bestellen für einen Geburtstag. Mit Lieferung. 30 Rosen. Rhoda hat in 3 Tagen Geburtstag. Natürlich hat er es nicht vergessen. Die Schecks sind für Gary Van. Die goldene Kette gehört Rhoda Van. Dann versucht er, einen Abschiedsbrief zu schreiben. Du hast mich gelinkt, Rhoda. Gary, du und alle Verwandten, ihr habt alles getan, was ihr tun konntet. Es ist nur so, dass ich etwas brauche, was ihr mir nicht geben könnt. Aber es reicht nicht. Das begreift er jetzt. Er wird nur Selbstmord spielen und dumme Abschiedsbriefe schreiben, die nichts bedeuten. Er nimmt die Pistole und hält sie sich an die Schläfe. So sollte es sein. Aber begleitet von etwas, das kein Mensch aushält. Und das wird nie passieren. Er legt die Pistole wieder hin, die Mündung sorgfältig zur Seite gerichtet und wählt Rhodas Nummer in der Arztpraxis, in der sie jetzt arbeitet. Ja, hier ist Jim Van. Ich möchte gerne Rhoda sprechen. Hallo, Jim. Ich liebe dich, aber ich kann nicht ohne dich leben. Genauso hat er es sich vorgestellt, schon viele Male. Er nimmt die Magnum, hält sie sich an die Schläfe, damit es realer wird. Was? Ich kann dich nicht richtig hören. Warte kurz. Okay, jetzt müsste ich dich besser hören können. Ich liebe dich, aber ich werde nicht ohne dich leben. Er empfindet nichts von dem Drama, das es sich vorgestellt hat. Er empfindet tatsächlich gar nichts. Und weiß, er wird es nicht tun. Er wird nicht abdrücken. Und dann tut er es. Momentum. Nach dem Roman von David Venn. Aus dem Amerikanischen von Cornelius Reiber. Erzähler Florian Lukas. Jim Jörg Hartmann. Gary Julian Greis. Rhoda Jenny König. Mutter Hedi Kriegeskotte. Vater Markus Beusen. In weiteren Rollen Felix Lengenfelder, Hans Löw, Anne Müller, Wolfgang Pregler, Toni Runke, Maria Magdalena Wacinska, Anne Weber und Peter Weiß. Technische Realisation Corinna Gartmann, Tobias Falke und Nicole Graul. Regieassistenz Kerstin Düring. Bearbeitung und Regie Irene Schuck. Dramaturgie Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2021.